Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 27. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Gott segne dieses Wort. Unsichtbar. In diesem Bibelvers hier aus dem Hebräerbrief lernen wir mehr über, was unsichtbar ist. Und es bezieht sich hier auf den Glauben, den Menschen haben, und den Glauben an Gott, obwohl er unsichtbar ist. Aber in diesem Hebräerbrief, also im 11. Kapitel, haben wir viele Beispiele von Menschen, die eben gehorsam, die eben deren Herzen Gott zugewandt sind. Und obwohl sie nicht Gott selber gesehen haben, haben sie eben doch Gottes Anweisungen in ihren Herzen nicht nur wahrgenommen, sondern auch befolgt. Ja, wir denken auch an Abraham zum Beispiel, wo Gott dann ihm ins Herz spricht, geh da lang. Und er ist schon älterer Mensch und sagt dann, hat dann bekannte Freunde hinterlassen und ich gehe in die Richtung. Und dann geht Abraham, also wo Abraham war, bevor Abraham wurde, umbenannt wurde von Gott, geh in die Richtung. Und er hat dann eben Gott befolgt. Aber wir wissen eben auch, dass unser Herr Jesus Christus als Gott im Fleische, also Gott ist Mensch geworden durch Jesus Christus, uns sichtbar geworden ist. Sichtbar. Und das ist wichtig zu verstehen. Alle Versprechen und Prophezeiungen aus dem Alten Testament sind da in und durch Jesus Christus erfüllt worden. Manche Prophezeiung steht noch aus. Der jüngste Tag, also das zweite Mal, an dem unser Herr Jesus Christus wiederkehrt, das steht noch aus. Wann das ist, wissen wir nicht. Die Bibel sagt uns das nicht. Und wir wissen aber, dass Jesus Christus zeitlebens hier als Mensch Gott im Fleisch erschienen ist. Gestorben ist am Kreuz für uns und für unsere Sünden und wieder auferstanden ist. Auch sichtbar. Das ist wieder sichtbar. Die Auferstehung als auferstandener als auferstandene Person sich sichtbar gemacht hat, geht dazu nochmal in den Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15, Kolosserbrief 1, Vers 15, und schaut mal, was Paulus da schreibt, wie Gott, Christus sichtbar ist, ja, und das macht uns Mut und wir tun gut daran eben, dass wir auch Respekt und Ehrfurcht haben vor unserem Herrn Jesus Christus und eben auch andere, vor allem eben auch Menschen, die auch andere Menschen, die Christus folgen, dass wir ihnen gutmütig und mit offenen Herzen entgegenkommen und eben auch unterscheiden, ja, wer an den Taten werden wir sie erkennen. Also es gibt Menschen, die sagen, sie sind, es ist schon mal gesagt worden, schon mehrere Male, aber nicht alle, die sagen, dass sie Christen sind, sind auch Christen. Deren Herzen sind Jesus Christus nicht zugewandt. Und hier zum Thema sichtbar, unsichtbar, geht nochmal rein in den ersten Johannesbrief. Im Neuen Testament auch, erster Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20. Und schaut mal, was da hier Johannes schreibt, wie sich eben das ausdrückt, ob nun die Herzen der Menschen Gott zugewandt sind oder nicht. Das drückt sich dann eben in Wort und Tat aus. Also 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20. Und wir wissen eben auch, was Gott eben sichtbar gemacht hat, nämlich nicht nur sich selber, als Jesus Christus, als Gott im Fleische, sondern vor allem das Wort, die Bibel. Die Bibel ist Gottes Testament, ja, an uns das Alte und das Neue Testament, das hat er uns gegeben, Gottes Wort, dass wir tagtäglich zu ihm kommen können und in unserer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen können. Je mehr Zeit wir in der Bibel verbringen, in Gottes Wort, Gottes lebendiges Wort, umso mehr kann er uns durch den Heiligen Geist ins Herz sprechen und uns helfen, die Bibel mehr und mehr zu verstehen, aber vor allem eben auch Jesus Christus sichtbar machen in unseren Herzen. Und darauf kommt es an. Und das ist erstaunlich. Und wie das alles funktioniert, das wissen wir nicht. Aber es funktioniert. Und manchmal ist es auch so, zum Beispiel, dass wir ein Bibelvers lesen oder Bibelpassage oder sogar ein Wort und wir verstehen das nicht. Und wenige Zeit später oder einige Zeit später oder wann auch immer, lesen wir denselben Bibelabschnitt und auf einmal spricht uns der Heilige Geist ins Herz, ach, das ist das, was das bedeutet. Das Unsichtbare wird sichtbar. Deswegen ist es Gottes lebendiges Wort. Ja, und nicht nur haben wir durch Jesus Christus ewiges Leben und wir sind erlöst, ein für alle Mal, wir können unsere Erlösung nicht verlieren. Und wir können besonders dann eben wachsen in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und das ist schon erstaunlich. Also, wo wir es mit einem absolut heiligen, unsichtbaren Gott zu tun haben, so hat doch Jesus Christus sich selber offenbart und sichtbar gemacht. Und unser Glauben ist eben dadurch da, uns zu helfen, in Gottes Wort, in der Bibel tagtäglich zu wachsen, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus. Und das sind also Sachen, Geschenke, wo wir einfach sagen, danke Jesus. Und darauf kommt es an. Und hier ist noch ein Gebet, was ihr sprechen könnt. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber, wenn ihr wollt. Das ist nicht aus der Bibel, aber es geht so. Vertrau auf Gott, verlier nicht den Mut. Mit Christus im Herzen ist alles gut. Gott segne dieses Wort. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.